Abschnitt 4 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die malabarischen Witwen. Zum Flammentode gehen an Indus Stranden mit dem Gemahl in Jugendherrlichkeit die Frauen, ohne Zagen, ohne Leid, geschmücket festlich wie in Brautgewanden. Die Sitte hat der liebe Sinn verstanden, sie von der Trennung harter Schmach befreit, zu ihrem Priester selbst den Tod geweiht, Unsterblichkeit gegeben ihren Banden. Nicht Trennung ferner solchem Bunde droht, denn die vorhin entzweiten Liebesflammen in einer schlagen brünstig sie zusammen. Zur süßen Liebesfeier wird der Tod. Vereinet die getrennten Elemente. Zum Lebensgipfel wird des Daseins Ende. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Alice Stein.